Dritte Rezension bei Gritzer. Der Verfasser erzählt, dass die 70 alten Ketzersekten untergegangen. Nur die Manichäer, Arianer, Runkarier und die Leonisten in Deutschland wären noch übrig. Die Katharer werden gar nicht genannt und die Armen von Lyon unter die Ketzer der alten Kirche gestellt. Das fünfte Kapitel enthält weiter nichts als eine Aufzählung der Irrtümer der Armen von Lyon, welche auch Leonisten hießen. Dabei bietet sich nun wieder etwas Auffallendes dar. Der Verfasser bildet aus den Armen von Lombardien nicht mehr eine besondere Unterabteilung der Armen von Lyon. Die Waldenser hat er ebenfalls vergessen und sie werden in dieser ganzen Ausgabe überhaupt nur an einer anderen Stelle flüchtig erwähnt. Man muss bemerken, dass in dieser Aufgabe die Patarener nicht als vollkommen identisch mit den Katharern, sondern als eine eigene Sekte betrachtet werden. Das ganze kleine Stück über die Patarener sieht aus, als habe jemand den Versuch gemacht, etwas aufzustellen, das aussähe als etwas vom Katharismus Verschiedenes und als habe er mitten in diesem Versuch gefühlt, es werde doch nicht gehen. So bunt und schillernd sehen also die drei Rezensionen aus. Welch reiche Kette von Wirrnissen, Widersprüchen und selbst von Albernheiten bietet nicht das Ganze dar, so beschließt auch Flate seine Inhaltsangabe. In der Tat werden die Leser meiner früheren Schriften an dem wohlbekannten Habitus dieser mittelalterlichen Schriftpflanze bereits klar erkannt haben, dass dies sonderbare Gewächs auf dem Boden der Fälschungsaktion gewachsen ist. Nun ein zweites Beispiel des absichtlichen Widerspruchs in den Quellen zur Ketzergeschichte. Mitten in ein Chaos sich widersprechender Angaben werden wir hineingestellt, wenn wir uns die Quellen daraufhin ansehen, wie sich die Credentes der Waldenser der offiziellen Kirche gegenüber verhalten haben sollen. Dieser Widerspruch offenbart sich in der angeblichen Stellung der waldensischen Gläubigen zur Sakramentsverwaltung. Dabei muss erinnert werden, dass ein Hauptanlass für die Ketzer, sich von der Kirche zu trennen, darin gefunden wurde, die entarteten römischen Priester seien unwürdig, die Sakramente gültig auszuteilen. Aus dem Sendschreiben von 1218 hatte man schließen müssen, dass die Lombarden, eine Untergruppe der Waldenser, die Taufe der römischen Priester missachteten und eine eigene Taufe eingerichtet haben. So scheint die Sache auch um die Mitte des 13. Jahrhunderts zu liegen. Die deutschen Waldenser sollen wie im dritten Viertel des 13., so auch noch zu Anfang des 14. Jahrhunderts wenigstens das Abendmahl in ihren Versammlungen ausgeteilt haben. So berichtet die eine Quellenseite. Und nun die andere Seite. Trotzdem berichtet nun schon David von Augsburg um 1250, dass die Freunde, die Credentes der Waldenser, an allen gottesdienstlichen Handlungen der römischen Kirche, sogar an den Sakramenten teilnehmen, den Priestern beichten und auch die kirchlichen Satzungen beobachten, freilich nur, um sich dadurch vor Entdeckung zu schützen. Genau dasselbe hören wir durch den Passauer Anonymus, Seite 116, 117. Wieder einmal sieht der Leser hier die Fälschungstaktik des absichtlichen Widerspruchs und des Dunkelmunkelns angewendet. Warum unter allen Umständen die mittelalterliche Ketzergeschichte verwirrt und verdunkelt werden musste, darüber wird man gegen Schluss des Heftes vollste Klarheit gewinnen. Das letzte Beispiel dafür, wie es mit den Quellen zur Ketzergeschichte bestellt ist, soll uns eine Betrachtung des vorgeblichen Ursprunges der Waldenser-Sekte bieten. Die Forschung nimmt heute allgemein als völlig gesichert an, dass der von uns schon genannte Petrus Waldes aus Lyon das Waldensertum ins Leben gerufen habe. Die Stiftung der Sekte durch Waldes ist so unbedingt sicher, dass sie dermalen von keinem Urteilsfähigen mehr geleugnet wird. Seite 3. Zu der Kategorie der Urteilsfähigen darf ich mich auch getrost zählen und doch, ich leugne den Ursprung und die Stiftung dieser Sekte durch Waldes. Warum ich das leugne, sei im Folgenden dargetan. Bemerken muss ich noch, dass die Waldenser selbst gegen die Annahme der Stiftung durch Waldes allezeit heftigen Einspruch erhoben haben. Sie berufen sich auf die in ihrem Schrifttum niedergelegte Tradition. Mit diesem Schrifttum steht es nun allerdings nicht sehr gut, wie Dickhoff nachgewiesen hat, tragen die waldensischen Schriften unverkennbare Spuren der Verfälschung. Diese Verfälschung, die aus den Kreisen der Waldenser selbst herrührt, ist erfolgt, um den Schein zu erwecken, als hätten die Waldenser schon vor Luther den wahren evangelischen Glauben verkündet. Uns braucht das an dieser Stelle nicht zu kümmern, wir lassen die waldensische Literatur ganz beiseite und sehen uns die mittelalterlichen katholischen Quellen an, von denen Dickhoff meint, sie verdienten volles Vertrauen, da sie in der Hauptsache bestens übereinstimmten. Über die Bekehrungsgeschichte dieses angeblichen Stifters Waldes berichten zwei zeitgenössische Quellen, die etwa 30 Jahre nach Waldes Tod geschrieben sein sollen. Stefan von Bourbon oder Bourbon und das Chronicum Laudens. Der letztere Bericht soll vielleicht noch etwas älter sein, aber er ist nicht wertvoller, denn er ist novellistisch zugestutzt. Die Forschung hat nun bezüglich der Angaben der beiden Berichte herausgefunden, dass sie in der Auffassung nicht übereinstimmen. Was nach der Chronik eine plötzliche Bekehrung ist, ist nach Stefan eine allmähliche Entwicklung. Das lässt sich nicht vereinigen. Seite 897. Nach in der Hauptsache bestens übereinstimmend klingt das schon nicht, denn gerade in einer Hauptsache gehen die Berichte auseinander. Weiter. Valdes und seine ersten Genossen sollen von dem Lyoner Erzbischof Johann kurz vor einem Laterankonzil aus Lyon vertrieben worden sein, wie der genannte Stefan erzählt. Dies Konzil kann nur das von 1179 sein und infolgedessen muss die Explusio, also die Vertreibung, vor 1179 erfolgt sein. Allerdings regiert nun Erzbischof Johann von Lyon erst 1181 bis 1195. Stefan muss hier also irgendwelches Versehen begegnet sein. Seite 9. Wie es aber mit diesem Versehen in Wahrheit bestellt ist, ersehen wir daraus, dass in den erhaltenen Handschriften die Taktik der elastischen Datierung angewandt worden ist. Eine Handschrift setzt die Begründung der Sekte an um das Jahr 1170, eine andere auf das Jahr 1180. Unser Stefan hat vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, sich über die Vorgänge und Namen genau zu erkundigen, könnte man meinen. Dann aber wären ja Versehen immerhin begreiflich. Aber im Gegenteil, Stefan hat sich sehr genau erkundigen können, und zwar an Ort und Stelle. Stefan war nämlich im Jahre 1223 selbst in Lyon, so erfahren wir, und hat mit damals noch lebenden Genossen des Valdes in Verbindung gestanden. Trotz Nachforschung an bester Quelle konnte aber leider unser Chronist auch stadtbekannte Dinge nicht feststellen, wie zum Beispiel den Regierungsantritt des Erzbischofs Johann. Derartige Unkenntnis mittelalterlicher Zeitgenossen über leicht zu erkundende, allbekannte zeitgenössische Namen und Ereignisse ist meinen Lesern bisher auf Schritt und Tritt begegnet. Man weiß auch nach den Darlegungen meiner früheren Schriften, worauf solche fabelhafte Unkenntnis beruht. Auf dem Lateralkonzil von 1179 sollen nun auch Waldenser aus Lyon erschienen sein, um ihr Tun vor dem Papste zu verantworten. Wieder treten in den Berichten Widersprüche auf. Über die Waldenser auf der dritten Lateransynode stimmen die Berichte nicht überein. Nach der Chronik von Laon war Waldes selbst zugegen. Das ist unrichtig, denn ein anderer angeblicher Zeitgenosse, Walter Marp, der 1179 in Rom mit zweien von ihnen verhandelte, erwähnt nur einfach Waldenser und sagt nichts von einer Anwesenheit Waldes. Siehe Seite 898. Die von Dickhoff behauptete Übereinstimmung der Quellen in den Hauptpunkten entpuppt sich mithin jedes Mal als ein Widerspruch gerade in der Hauptsache.